Wir flehen um deine Gnade, nichts sind wir ohne dich. Führ uns auf deinem Pfade und hilf uns mächtiglich. Wir flehen um deine Wahrheit in unseres Lebens Macht. Durch dich nur wird uns Klarheit in unserem Geist gebracht. Wir flehen um deinen Frieden in dieser Welt voll Angst. Und sei das Heil beschieden, dass du am Kreuz errangst. Wir flehen um deine Stärke, du weißt, wie schwach wir sind. Zu jedem guten Werke stärk jedes schwache Kind. Wir flehen um deinen Segen an diesem Gnadentag, dass wir auf einmal